Mechanische Werkstätten Sendling GmbH. Die alte Fabrik an der Bahnlinie steht seit vielen Jahren leer. Maschinenteile liegen herum. Die Fensterscheiben der Hallen sind kaputt. Wo früher einmal Türen waren, sind heute nur noch dunkle Löcher. Carsten Zara sieht sich um. Im warmen Licht der Abendsonne leuchtet ein großer, bunter Graffito auf dem Grau des Betons. Nein, nicht einer, viele Graffiti. Auf fast jeder Wand ist so ein riesiges, buntes Bild. Hey, die sind ja richtig gut, denkt er zuerst. Doch dann sieht er genauer hin und runzelt die Stirn. Die Bilder sind technisch perfekt gemacht. Aber was sie sagen, gefällt dem Detektiv überhaupt nicht. Sie erzählen von Hass und Gewalt, von Siegern und Verlierern, von Menschen, die als Erste schießen und von anderen, die nicht mehr schießen können. Carsten Zara muss an das Wahlplakat denken. Wir schaffen Sicherheit. Genau das tun die hier auch. Peng! Du musst zuerst schießen, dann bist du sicher. Nur wenn dein Gegner tot ist, brauchst du vor ihm keine Angst mehr zu haben. Das ist die Logik der Bilder. Wie kommen solche Gedanken in die Köpfe der Menschen? Hände hoch! Erschrocken dreht sich Carsten Zara um. Zwei kleine Jungs, nicht älter als 8 oder 9 Jahre, stehen da und zielen mit großen schwarzen Spielzeugrevolvern auf ihn. Na los, mach schon! Hände hoch! Oder wir schießen! Was soll der Quatsch? Fragt Carsten Zara. Die Revolver knallen. Selbst schuld, jetzt bist du tot! Schreien die Jungs und rennen lachend weg. Hey, hallo, wartet doch mal! Hallo! In sicherer Entfernung bleiben die Kinder stehen. Sie sehen den Detektiv fragend an. Kennt ihr Leo, Chris und Ulla? Die sind 17 oder 18 und sollen oft hier sein. Wieso? Bist du ein Bulle? Nö, Privatdetektiv. Echt? Ist ja cool. Los, zeig mal deine Waffe. Carsten Zara geht in Kampfstellung. Ich brauch keine Waffe. Ich kann Karate. Die Jungen kichern und flüstern miteinander. Such mal da hinten bei den Garagen, ruft der eine. Karate ist scheiße, schreit der andere und feuert noch einen Schuss auf Carsten Zara ab. Du bist tot, vergiss das nicht! Lachend verschwinden sie hinter einer Halle.